Offenbarung Kapitel 6. Und ich sah, dass das Lamm der Siegel 1 auftat. Und ich hörete der vier Tiere eines sagen, als mit einer Donnerstimme, komm und siehe zu. Und ich sah und siehe ein Weißpferd, und der darauf saß, hatte einen Bogen, und ihm ward gegeben eine Krone, und er zog aus zu überwinden und dass er siegete. Und da es das andere Siegel auftat, hörete ich das andere Tier sagen, komm und siehe zu. Und es ging heraus ein ander Pferd, das war rot, und dem, der darauf saß, ward gegeben, den Frieden zu nehmen von der Erde, und dass sie sich untereinander erwürgeten, und ihm ward ein groß Schwert gegeben. Und da es das dritte Siegel auftat, hörete ich das dritte Tier sagen, komm und siehe zu. Und ich sah und siehe ein Schwarzpferd, und der darauf saß, hatte eine Waage in seiner Hand. Und ich hörete eine Stimme unter den vier Tieren sagen, ein Maß Weizen um einen Groschen und drei Maß Gerste um einen Groschen. Und dem Öle und Wein tu kein Leid. Und da es das vierte Siegel auftat, hörete ich die Stimme des vierten Tieres sagen, komm und siehe zu. Und siehe, und ich sah ein Pfahlpferd, und der darauf saß, dessen Name hieß Tod. Und die Hölle folgte ihm nach. Und ihnen ward Macht gegeben, zu töten das vierte Teil auf der Erde, mit dem Schwert und Hunger und mit dem Tod und durch die Tiere auf Erden. Und da es das fünfte Siegel auftat, sah ich unter dem Altar die Seelen derer, die erwürget waren um des Wortes Gottes willen und um des Zeugnisses willen, das sie hatten. Und sie schrien mit großer Stimme und sprachen, Herr, du Heiliger und Wahrhaftiger, wie lange richtest du und rächest nicht unser Blut an denen, die auf Erden wohnen? Und ihnen wurde gegeben einem jeglichen ein weißes Kleid, und ward zu ihnen gesagt, dass sie ruheten, noch eine kleine Zeit, bis das vollends dazu kämen ihre Mitknechte und Brüder, die auch sollten noch getötet werden, gleich wie sie. Und ich sah, dass es das sechste Siegel auftat, und siehe, da ward ein großes Erdbeben, und die Sonne ward schwarz wie ein härener Sack, und der Mond ward wie Blut. Und die Sterne des Himmels fielen auf die Erde, gleich wie ein Feigenbaum seine Feigen abwirft, wenn er von großem Winde bewegt wird. Und der Himmel entwich wie ein eingewickelt Buch, und alle Berge und Inseln wurden bewegt aus ihren Örtern. Und die Könige auf Erden und die Obersten und die Reichen und die Hauptleute und die Gewaltigen und alle Knechte und alle Freien verbargen sich in den Klüften und Felsen an den Bergen. Und sprachen zu den Bergen und Felsen, fallet auf uns und verberget uns vor dem Angesichte des, der auf dem Stuhl sitzt, und vor dem Zorn des Lammes. Denn es ist kommen der große Tag seines Zorns, und wer kann bestehen?